2016 Inspektion meine Fresse. Diese Raumsprünge sind der Hit, jedes Mal aufs Neue. Zwiener liegt zerfleddert in seiner runden Ecke. Bart Garapetsch Abun hat die Augen zu und hält sich eine Faust an die Stirn. Hinla schüttelt sich und pustet durch. BRR gurgelt Zwienhübsch benebelt, als sie bereits am Transporttag Tunnel Gamma 2 hängen. Das was war, gibt er schließlich zum Besten. Doch da erinnert er sich auch schon an das andere von damals. Schnell sucht er in seinen Taschen nach dem Infrarotkopfhörer. Er stopft ihn sich in die Ohren. Puh, meint er erleichtert. Stimmt, jetzt fällt es auch Hinlei wieder ein Karaoke anderer. Wird sie wieder genauso heulen wie damals? Werden sie wieder mit Pauken und Trompeten begrüßt? Die Kapsel springt auf. Was ist da los? Stille. Verwirrt sehen sich unsere drei Helden um. Wo ist sie denn? Entwarnung. Andra Linersu, unfreiwillige Toptelematikerin, von Nials Gnaden, erscheint. Ihr Hunderblähbauch steht noch etwas mehr hervor, sonst ist sie ja doch schlank und adrett. Sie sieht sympathisch aus, hat ein nettes Gesicht und schwarze lange Zigeunerhaare. Statt ihre alten Bekannten zu begrüßen, legt sie lieber den Zeigefinger über den Mund. PSSST. Wir müssen achtsam sein. Ich hab da so eine Vorahnung. Los, kommt mit. Schnell und leise. So geschieht es, dass drei blinde Passagiere in Begleitung einer Telematikerin vorsichtig durch die Gänge des Ringbeschleunigers 2 hier im Indie-System schleichen. Die künstliche Gravitation ist höher als bei seinem Pendant in der alten Welt. Dennoch ist es auch hier mehr ein Hüpfen als Laufen. Andra an der Spitze hält ihren Komm in Händen. Vor einer alten unscheinbaren Notschleuse bleibt sie stehen. Hier muss es sein, murmelt sie. Sie drückt den Knopf, die alte Stahltüre springt ein paar Millimeter auf. Fauliger Geruch, wie aus einer Biotonne, dringt herein. Sphinhübsch verzieht das Gesicht. Los rein, wir gehen durch meinen Gemüseabfallgang von hinten in meine Küche. Hab mir damals diesen Entsorgungsweg einfallen lassen. Aufpassen. Weiter hinten ist die Abzweigung zum Sammelcontainer, der einmal im Monat entsorgt wird. Die drei Oppositionellen runzeln die Stirn. Einer von ihnen murmelt an, fängt das gut, ja. Zeit zum Handeln. Sphinhübsch Galaktik stopft die Ohrstöpsel kurzerhand in seine Nase. Er hat einen feineren Geruchssinn als die Menschen. Der alte Geheimgang ist unbeleuchtet. Alle haben ihre Comms auf weiß. Bald kommt tatsächlich die Abzweigung zum Biomüllcontainer. Der Tunnel steigt nun etwas an. Der Aufstieg Richtung Andras Telematikbüro beginnt. Ab und an liegen Gemüseäste auf dem glitschigen Boden, aber oben sind Haltergriffe für Wartungsarbeiten eingearbeitet. Sphinhübsch Galaktik muss sich nun sehr zusammenreißen. Der faulige Geruch vermischt sich mit frischem Gemüseduft. Irgendwann ist eine weitere Schleuse erreicht. Sie sieht eher aus wie eine Versenkungseinrichtung. Es handelt sich dabei um die Rückwand von Andras Telematik-Hexenküche. Sie öffnet die Schleuse nach innen und zwängt sich heraus in ihren Vorratsspeicher. Zwiebel, Knoblauch, Karotten, Kartoffel und weitere Zutaten für ihre berüchtigte gelbe Suppe stehen hier herum. Sphinhübsch hat auf Mundatmung umgestellt. Schließlich meint Andra, ihr bleibt hier. Keinen Mucks. Ich sehe nach, ob draußen alles klar ist. Mit diesen Worten öffnet sie die Schranktür und tritt heraus ins Freie. Tuk, tuk, tuk. Jemand klopft an die Tür. Frau Linersu? Wo stecken Sie? Ich kann auch öffnen lassen. Er brüllt dabei so laut, dass es selbst unsere drei Freunde in ihrem unkomfortablen Versteck mitbekommen. Bart Gara schluckt. Andra ist jedoch die Ruhe selbst. Sie antwortet: Moment, Mafia. Was willst du schon wieder hier, hä? Ganz langsam und selbstsicher schreitet sie zur Tür und öffnet diese. Ein offiziell aussehender Beamter alter Schule mit strengem Gesichtsausdruck steht davor. Auf seiner Uniform ist das Wappen Hypatias der Ersten zu erkennen. Er verzieht das Gesicht bar. Wie es hier schon wieder riecht. Wenn das jemand mitbekommt. Also stimmt es doch, Andra unterbricht scharf Brandstotter Ausrufezeichen, ganz toll. Sonst hast du keine Probleme, was? Lass mich gefälligst arbeiten. Chefinspektor Sebastian Brandstotter fängt sich schnell, liebe Frau Linersu. Sie wissen genau, warum ich hier bin. Sie sind viel zu nah an der alten Welt. PFFFF. Halt die Schnute. Ist Andras Antwort. Der Beamte ist fassungslos wie: Was haben Sie da zu mir gesagt? Sie fühlen sich wohl sehr sicher. Andra wirft die Hände in die Höhe. Brandstätter fährt fort. Außerdem hat ihr neuer Kollege gemeldet, dass sie mehr Zeit in der Küche verbringen als am Bildschirm. Der Inspektor macht ein vielsagendes Gesicht. Aha. Der schon wieder, entgegnet Andra. Dabei schwänzelt er laufend um mich rum, vor oder nach seiner Schicht. Wissen Sie, wie man das nennt? Stalking. Komm mit. Ich zeig dir mal was. Respekt ist ihr fremd. Sie betritt das Nebenzimmer, das eigentliche Telematikbüro. Der riesige gläserne geschwungene Bildschirm ist die Schaltzentrale ihrer Administration. Diverse vollautomatische Routinen arbeiten parallel. Alle Systeme laufen nominal. Genaue Beobachter würden ja als Multimakros beim Werkeln erkennen. Andra beobachtet den Schirm genau da. Schau her, Brandstätter. Ein Haarriss? Bitte schön. Sie wischt die Anzeige weg und betippt die Screen genau einmal. Sofort rasten ja als Makro los. Der ganze Bildschirm explodiert. Inspektorchen. Jetzt geht der Boot hinter und behebt das Bissel. Glauben Sie, der Neue hätte das auch so schnell gelöst? Vergessen Sie's. Der Inspektor schüttelt den Kopf. Frau Linersu? Ihren offensichtlichen Vorteil von drüben trügen Unregelmäßigkeiten in Ihrer Amtsführung. Andra überhört dies. Ich will ehrlich mit Ihnen sein, Sie sind uns schon lange ein Dorn im Auge. Halten Sie sich an die Regeln. Wir wissen, dass Sie ab und zu Ware erhalten. Andra bleibt absolut ungerührt. Brandstätter hat diese Anschuldigung also in den leeren Raum gesprochen. Ohne auf den Vorwurf einzugehen, antwortet sie: Mach, was du willst. Ich habe meinen Laden unten in Sündari. Soll der Neue doch übernehmen. Mir egal. Draußen zerrt das Gespräch weiter, doch jetzt und hier ist es angebracht, einen anderen Schauplatz zu betrachten. Sphinisches körperliche Verfassung zwischen all dem beißenden Gemüse ist mittlerweile kurz vor dem Kollaps. Trotz seiner provisorischen Nasenstöpsel hat er mittlerweile einen schrecklichen Niesreiz entwickelt. Er ist kurz vor dem Platzen. Er fängt an zu strampeln. Gerade noch rechtzeitig schnappt Bartkara seine Füße. Er reißt die Kopfhörer aus der Nase und hält sich den Zinken lieber mit beiden Händen zu. Er zuckt am ganzen Körper. Von hinten greift Hinlei ein. Er legt zusätzlich seinen Arm ums Winos Mund. Wie lange wird das noch gut gehen? Jedes Luftholen ist ein kleiner erstickender Grunz. Draußen winkt Chefinspektor Brandstätter derweil ab: Sie übertreiben, Frau Linersu? Auch Sie können Mann auswechseln. Ich schreibe das alles in meinen Bericht. Bei der nächsten Verfehlung holen wir Sie. Sphinisch wird's zu viel. Tränen laufen aus seinen Augen. Das Kitzeln im Hals ist zu groß. Durch all die Schutzvorrichtungen über seinem Gesicht beginnt er zu explodieren. Prustet und hustet ein paar Mal schnell hintereinander gleichzeitig. Wie wird das draußen ankommen? Fliegt die Tarnung auf? Hinlei greift nach seinem Colt. Was ist das? Eine Zehntelsekunde nach Svino stimmt Andra eine schauerliche Liebesweise an Kulakrimlemeleumezizekradinata. Huahu, ein heulendes schauerliches Gesäge erschallt. Brandstätter hält sich die Ohren zu. Er wedelt mit der Hand vor seinem Gesicht. Die ist total durchgeknallt. Ein Fall für die Irrenanstalt. Aber er hat Svinos Huster überhört. Zwischen dem Gejaule schreit er aufgebracht: Was ist denn in Sie gefahren? Fragezeichen, halten Sie die Klappe. Sie sind total verrückt. Doch mit erhobenen Händen in Kombination mit ihrem grausamen Gesang schafft es Andra Linersu, den Inspektor vor die Tür zu bewegen. Dort zeigt er ihr zum Abschied den Vogel und macht sich kopfschüttelnd davon.